Eine Abmachung ist teurer als Geld, steht auf Russisch an einer Zimmerwand in Martin Sennheisers Wohnung. Sennheiser ist verschwunden. Es gibt eine Vermisstenanzeige, aber keine brauchbaren Spuren. Frei nach einem authentischen Fall schickt Oliver Bukowski zum 6. Mal auf gewohnt turbulente und skurrile Weise seine beiden Ermittlerinnen Serjoscha und Schulz zu einem Tatort. Dieses Mal geraten sie in die großen und kleinen Schlachten eines tobenden Geschlechterkrieges. Also die Pelmeni von der Lehrer sagen unglaublich. Ah! Vera! Scheiße! Wir sind der Hit! Vera, wir sind der Hit! Mann, die erste Woche. Und jeden Tag knapp 2000 Euro in der Kasse. Laden seufzt. Oh, Laden brummt heißt das. Ah. Komm her, lass dich küssen. Herzen ablecken. Komm. Deine Pelmeni. Also wer so kocht wie du, ist ein Fall fürs Drogendezernat, ja? Ich liebe dich, Vera. Komm, wir machen den Sekt auf. Flasche ist auf, aber nichts küssen. Du leck an Martin. Oh, bitte nicht, Vera. Nicht schon wieder. Hm. Nur was? Guckt und guckt der Martinmann. Guckt fast Kind im Bauch. Und du? Du guckst auch so aus Augenecke. Sehe ich doch. Denk an Doppelt-Hintername. Was ist mit meinem Namen? Nu, Knack-Röppel-Fehlendorf. Ja und? Ist kein Name nicht. Ist Doppelwort für Unglück. Doppelname. Weiß man nicht, wer schämt sich für wen. Frau sich für Mann, Mann sich für Frau. Nein, nein. Doppelname ist Hintername von Unglück. Ja, du sagst es. Unglück. Zweimal probiert und zweimal unter Umgehung der Traufe mitten in die Scheiße. Vera, ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Nicht mehr jedenfalls. Ich bin da über den Berg. Prost. Du blöde, wie Schüssel warme Schrauben. Aber erfolgreich, meine Liebe. Schweinisch erfolgreich. Geschäft, Geschäft. Jutta, Geschäft nicht alles. Ja, ja. Komm. Jetzt trinken wir und morgen früh messianisierst du mich wieder, ja? Frauensache. Kriminalkomödie von Oliver Bukowski. Regie Alexander Schumacher. Och Mann, 3 Uhr nachts, irgendwann ist doch mal Schluss. Wir haben geschlossen. Ah, oh, na, wer sagt? Oh, Scheiße. Da ist Martin, nein, Mann. Nein, du lässt mich rein, verstanden? Vera, Vera, ich. So spät noch, schöner Mann? Entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Hm, glaube ich auch. Sie rest, Jutta. Vera, bitte. Nun, ich mache mal Rouladen. Und Sie setzen schon gemütlich zu Jutta. Rouladen? Ich bin eigentlich Nudelsack. Rollläden. Sie will sagen, dass sie die Rollläden herunterlässt. Guten Abend. Rollläden, genau. Und dusselige Kichern von Jutta müssen überhören. Jutta nur anfangs bescheuert. Braucht nur, wie sagt man Deutsch, braucht nur Starthilfe. Dann schnurrt. Nicht, Jutta? Das ist so eine Frechheit. Tja, wie gesagt, nicht immer zählt erster Eindruck. Nicht immer. Was wollten Sie, Martinmann? Wodka, ein Wein? Was ich will? Genau. Ich werde euch sagen, was ich will. Ihr zwei Hübschen öffnet jetzt eure schicke Kasse und tut dem lieben Martin alle Scheinchen in diese Tüte hier. Was sagt Martin Mann? Er sagt, dass er uns beklauen will und ein ausgemachtes Arschloch ist. Scheiße, ich hab gesagt, dass du ihn nicht reinlassen sollst. Das sagt Martin Mann. Genau das sagt er. Sinngemäß jedenfalls. Und damit es auch unsere ausländischen Mitbürger verstehen, verdeutlicht er das mit dieser handlichen Handfeuerwaffe hier. Ein Dreck werden wir dir geben, ja? Ein Dreck, verstehst du? Wir schuften dir nicht wie die Blöden, um es dann... Ach komm, erschieß uns doch. Na los, erschieß uns. Nein. Was nein? Willst du diesen Mistbock in Johnny Deppfell, unser Geld... Jawohl, Jutta, ist nur Geld. Ist nur Geld, wir geben es. Ja, bist du bescheuert? Es ist nicht nur Geld, es ist Geld, du blöde Idiotin. Martin, wir geben es ihnen. Nur die Scheine, sagten sie. Die Scheine und die Geschäftsschlüssel. Auch den zum Weinkeller, wenn ich darum bitten darf. Sie werden uns da sperren ein? Ach, kommen Sie. Ein Lieferant wird Sie sicher bald finden. Hm. Und wir haben Wein bis dahin. Sie sind kein ganz schlechter Mensch, Martin. Warum hast du sie noch alle? Wenn Sie es so sehen wollen? Ja, nicht ganz schlecht. Nur eben momentan in schlechten Verhältnissen. Sie sehen ja, selbst die Tüte kam nicht über Lidl hinaus. Verstehe. Martin, geben Sie mir Lidl-Tüte. Nein, das wird er nicht. Das wird er nicht. Jutta, bitte. Sie sollten sich ein Beispiel an Ihrer Kollegin... Ja. Mann, was war... Was war das denn? Was das war? Mein Vater war das. Vater Kickboxen, Mutter Pelmeni. Mehr hatte nicht Erbe für Vera. Ukraine-arm. Oh Mann. Muss ich mich jetzt gruseln, oder was? Und nu? Ist er tot? Bisschen. 5 Minuten, nicht tot. Wenn ich ihm Kehlkopf wieder raushole aus Hals. Kehlkopf aus Hals? Ich kotz gleich. Okay. Okay, du machst das mit dem, also das, was du jetzt machen musst und ich rufe die Polizei. Polizei? Ja, Polizei! Warte. Wieso warte? Ich rufe die Bullen und der Albtraum hat ein Ende. Bullenrufe nicht gut. Bullenrufe immer nur letzte Idee. Auch Erben. Ja, scheiße, und vorher, was denn noch? Vorher immer andere Idee. Ja, und welche bitteschön? Warte! Ich habe gesagt, warte. Ich denke nicht. Schopenhauer, das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht, das Schöne zu nennen, dies konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt fertigbringen. Sag mal, was denn das? Frauen verbinden am liebsten die Wunden, die sie selbst geschlagen haben. Mutter, was machst du in meinem Zimmer? Schnüffelt. Die Mutter ist und bleibt ein Bulle, pore tief. Das kann sie selbst daheim nicht ablesen. Ich schnüffele nicht. Ich sorge dafür, dass die Appelgriebsche in deinem Papierkorb nicht zu leben anfangen, mein Sohn. Puh. Als Hauptkommissarin und Chef von meiner Tochter könnte sie ruhig ein bisschen cleverer schwindeln. Die Putzbehauptung ist ihre einzige Schutzbehauptung. Und ihr Alibi soll dann wohl das alberne Staubsaugersche da sein. Sag ich da nur, Cleverness geht anders. Ich schnüffele nicht. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Darf ich fragen, mal überhaupt und ganz grundsätzlich, liebe Gräfin, was Sie in meiner Wohnung zu suchen haben? Ei, Notruf. Und was hast du an meinem Rechner zu suchen? Ist doch nur der Bildschirmschoner. Es ist mein Rechner. Und da steht sowas wie... Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Was soll dieser Schwachsinn? Und was für ein Notruf? Dieser sogenannte Schwachsinn ist immerhin von Charles Bukowski. Hey, mir stelle hier die Frage. Pitt, du musst nett antworten. Verhör und Gegenverhör, das ist ihr Ausweichmanöver. Das lernen die auf ihre Kriminalschule schon im Grundkurs. Ausweichmanöver? Ja, genau. Laika, wenn Sie nicht sofort den Mund halten, ist nichts mit Ausweich, dann wird's für Sie sehr frontal. Also Pitt, was für ein Notruf? Was hat das hier alles zu bedeuten? Ich musste mal mit jemandem reden. Mit jemandem reden? Ja. Du kannst doch mit mir reden. Ich bin noch nicht mal nur jemand. Ich bin deine Mutter. Ebe. Mutter und Bulle. Teuerste, es gibt für einen jungen Mann da so Dinge zwischen Himmel und Erd. Frau von Burg Schlichtenhof. Hm? Noch ein Wort und ich... Das ist Amtsmissbrauch. Lynchjustiz ist das. Das ist das purste. Laika! Also, Pitt, ich höre. Schön. Der Herr Sohn schweigt. Und er schweigt mit seiner bockigen Schippe. Hatten wir ja lange nicht mehr. Na gut. Suchen wir in den Indizien. Was sagt der Bildschirm? Der Charakter einer Frau zeigt sich nicht, wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet. Ho, oh, sogar Rosa Luxemburg. Mutter, du bist zum Kotzen. Nicht beginnt, wo sie endet. Ach, du, seine Lucie. Muss was mit seiner Lucie schiefgegangen sein. Und ich, Herrgott, ich bin ja so... Zum Kotzen. Der Bub hat's ganz gut getroffen, würde ich sagen. Pittchen, tut mir leid. Ich konnte doch nicht ahnen. Warte. Stopp. Ich denke, Sie lassen den mal einen Moment in Ruhe. Sie haben fürs Erste genug vermasselt. Herr Sennheiser, Polizei, bitte öffnen Sie. Herr Sennheiser. Eugen. Herr Sennheiser. Liebes Kriminalobermeisterchen Schneider, die Fenster standen tagelang offen, hat die Nachbarin beobachtet. Mehr nicht. Deshalb versaue ich mir die Frisur in diesem Scheißwetter. Sind wir jetzt im Dienste der Hausverwaltung unterwegs, oder was? Bei allem Respekt, liebe Kriminalkommissarin Serjoscha, von welcher Frisur reden Sie? Ist mir da was an Ihnen entgangen? Witzig! Es ist doch in der Tat seltsam, dass jemand bei diesem Regen die Fenster offen stehen lässt. Und außerdem liegt uns eine Vermisstenanzeige auf dieser Adresse vor. Schneider, der Satz über meine Frisur kommt auf die ewige Rechnung. Eines Tages werden Sie dafür in Frittierfett braten. Ist recht. Irgendeine Schamgrenze oder wenigstens eine Beißhemmung. Gibt's noch sowas zwischen euch? Morgen, Chefin. Heute spät dran, wie? Sehr spät. Wieso? Sie tragen noch Kittelschürze. Oh. Großer Gott, Dederon. Interessante Farbspiele, wenn der Stoff so spannt. Und keine Spur Make-up. Ganz, wie soll ich sagen, naturbelassen. Mutig, mutig. Womit verhüten Emanzen? Mit dem Gesicht. Bitte? Bitte? Schulz, liebe TZ, geht's Ihnen nicht gut? Oder zu gut? Haben Sie getrunken? Emanzen verhüten mit dem Gesicht. Donnerwetter. Hätte ich das gesagt, ich wäre in der nächsten Sekunde degradiert, entmannt und bei den Schülerlotsen. Der Satz ist von Oskar Lafontaine. Ach, das heißt eigentlich von meinem Sohn. Er kanalisiert gerade seinen Liebeskummer mit frauenfeindlichen Sprüchen. Ach, schade. Pitchen und seine Lucie, naja, war fast abzusehen. Sie wissen davon? Er hat mit mir darüber geredet, so von Mann zu Mann. Mit mir auch. Das heißt natürlich nicht von Mann zu Mann. Nicht? Ob er das auch so gesehen hat? Schneider! Und in dieser Minute redet er sogar mit Ihrer Mutter. Mit meiner Mutter? Über Frau? Sind Sie vollkommen wahnsinnig. Danach hat er nur noch drei Optionen. Entweder wird er schwul oder bindungsschwach oder Hundebesitzer. Ich informiere das Jugendamt. Jedenfalls scheint er mit jedem zu reden, nur mit mir nicht. Seiner Mutter. Ja. Scheißdreck. Ich arbeite zu viel. Apropos, woran arbeite ich gerade? Hier regnet's rein. Wir waren sofort da, stehen stramm unter Waffen. Alles zum Schutz der Auslegeware. Vermisstenanzeige. Ein freundlicher, graumelierter Herr wurde vorstellig und meldete diesen Martin Sennheiser als vermisst. Knapp 3 Wochen. Und seitdem sollen auch die Fenster offen stehen, sagt die Nachbarin. Hm. Wir haben geklingelt, aber keine Reaktion. Soll ich den Schlüssel vom Hausverwalter holen? Und offen ist. Willkommen bei Herrn Sennheiser. Mein Gott, Schulz. Sie sind ja ein Tier, ein japanisches. Irgendwo muss mein Frust ja auch hin, nicht wahr? Eugen! Das müssen Sie sich ansehen. Holla. Charles Manson bei Sharon Tate. Ist das da mit Blut an die Wand geschmiert? Ugo vor Dorothe Deneck. Wer zum Geier ist Dorothe Deneck? Eifersucht? Es heißt... Die randalierende Ex? Ugo vor Dorothe Deneck. Russisch. Eine Abmachung ist teurer als Geld. Mhm. Unser Martin scheint mächtig Ärger zu haben. Wer die Russenmafia als Schuldeneintreiber hat, für den verringert sich die Lebenserwartung beträchtlich. Man dürfte ihm nicht mal mehr zum Kauf einer Langspielplatte raten. Das Blut ist jedenfalls nicht echt. Und der abgerissene Finger da auf dem Rauchtisch auch nicht. Noch nicht, lieber Kollege, noch nicht. Geben wir den Herrn in die Fahndung. Vielleicht wird er uns sehr dankbar dafür sein. Haben wir irgendwo ein Bild von ihm? Und ob, TZ, und ob. Martin scheint Martins größter Fan zu sein. Du liebe Güte, im eigenen Schlafzimmer. Kommen Sie mal rüber, wenn Sie wissen wollen, was ein Narzisst ist. Herrje. Martin stehend, Martin liegend, Martin mit und ohne 3 Tage Bart, Martins Hintern, Martin mit Wind im Haar. Was für ein Wichser. Immerhin kann er sich's leisten, Kollege Eugen. Ach ja. Wenn Sie doch noch mal den Plan haben sollten, ein richtiger Mann zu werden. Hier hätten Sie einige Anhaltspunkte. Serjoscha. Schluss, ihr beiden. Heute bleibt's mal bei Unentschieden. Ihr seid beide ganz, ganz... Naja. Serjoscha, Sie schnappen sich ein Foto und kommen mit. Gerne. Eugen, Sie bleiben und sichern den Tatort, bis die Spurensicherung eintritt. Was bitte heißt naja? Ich bin keineswegs naja. Serjoscha, Herrgott. Sie sollen ein Foto für die Fahndung aussuchen, nicht für Ihren Nachttisch. Ja, ja, ist ja schon gut. Da hat man einmal einen ästhetischen Reflex. Sie sind Bulle. Wenn Sie Ästhetik wollen, wechseln Sie ins Nagelstudio. Und jetzt los! Ich will den Mann sprechen, der die Vermisstenanzeige aufgegeben also hat. Also eins würde ich gerne noch wissen. Tschüss, Eugen, und schön die Öhrchen aufgestellt. Tschüssi. Naja, pa, ich bin keine Spur, naja. Bin das genaue Gegenteil von naja. Schon verstanden. Die Frau, der beste Wurf der Gattung, das Sahnehäubchen der Evolution, eine Gesellschaft. Nein, die ganze Welt ist nur so gut, wie sie Frauen behandeln. Aha. Meine Fresse, ja. Aber wenn ich mich vor Lucie in den Staub schmeiße, wenn ich sie morgens, mittags, abends anrufe und jeden ihrer Plappersätze bestaune, dann ist es auch nicht gut. Dann bin ich zu frotti, zu schlaff, zu püppi, dann bedränge ich sie. Genau. Genau. Frau sucht keine Beispiellösung. Ja. Frau will einen Mann. Das haben ihr Feministen anfangs ein bisschen vermasselt. Da hatte man dann Kerls mit Zopf- und Babybrusttuch. Eben. Eine Frau will aber keinen Mann, der ständig die Treppe wischt. Eine Frau will einen, der sie auch mal an der Haaren der Treppe hochschleift und aufs Bett schmeißt. Einen Scheiß. Mach ich was in der Richtung? Bin ich ein Macho-Schwein, ein brutales, sexistisches Arschloch? Und Lucie kreischt los, dass sie mich nie, nie wieder sehen will. Genau. Ach, Mann, Gräfin, und woher soll ich wissen, wann was angesagt ist? Wo bleibe ich bei dem Ganztagsjob? Soll ich da rund um die Uhr so eine Art Seismograph sein, so ein Hirnstrommessgerät, immer online, um ja keine Laune von Madame zu verpassen? Natürlich nicht. Könnt aber gut helfen. Okay, okay. Aber mal eine Frage. Warum? Warum seid ihr immer der blanke Hype? Das immer super, super Besondere. In Ordnung, ihr könnt Kinder kriegen. Ihr zieht uns groß, okay? Euch hat man 2000 Jahre unterdrückt, und aber... Und jetzt noch. Und jetzt auch noch, mein Ja, Kutsche. Und jetzt auch noch, einverstanden. Aber ich nicht. Sie macht mich fertig. So sieht's aus. Warum bin ich Jesus, dass ich hier den ganzen Scheiß allein wegzuschippen habe? Da. Jetzt redst du schon wieder wie ein Mann. Ja, wie denn sonst? Ich kann so nett mit dir reden. So ja. Instrumentell, so herzenskalt auf Lösungen fixiert. Genau das so ist so nett, mein Freund. Nett mit Frau Leica von Busch-Lichtenhof, Nahkampf erfahren in alle Genderkrise. So nett. Leica, genau. O-Ton, Lucie. Die Frage ist doch, mein Pitsche, die Frage ist doch, willst du Lucie oder willst du Lucie nett? Das ist die Frage. Also. Ja. Ja, ich will sie. Ich bin das Schwein. Ich. Richtige Antwort. Also, dann immer von vorn. Dir scheint ja einiges entgangen zu sein. Kai Sosch, du bist ein Mann, das war euer eins normal. Also neulich, so 10.000 vor Christus, der Mensch betreibt nun nicht mehr nur Viehzucht, sondern auch Ackerbau. Er ist sesshaft geworden. Was heißt denn Ehe? Was heißt hier passiv? Wir Frauen haben ihn sesshaft gemacht. Aktiv. Kannst du folgen? Ja. Und das ging so. Eines Abends, die Kinder und die Rinder waren gerade dabei, zu gehen. Mama hat ihm gerade was vorgelegt. Also, Herr von Jansen, nur mal fürs Protokoll. Sie haben die Vermisstenanzeige aufgegeben, weil Sie Herrn Martin Sennheiser gut kennen, ein gewissermaßen besonderer Freund für ihn sind, wie Sie sich ausdrücken. Schön und gut, so Männerfreundschaften will ich mal sagen, auch intergenerationell. Nicht wahr? Ich meine, Sie sind ja nun ein paar würdige Jährchen älter als Herr Sennheiser. Also mir so ein väterlich besonderer Freund. Schön, schön, hat alles meinen Applaus. Aber Herr Jansen, ich gebe ja gern zu, dass ich von Männerfreundschaften wenig verstehe. Vielleicht geht es da im Hin und Her der Informationen sehr karg zu. Kann ja sein, dass in einer Männerrunde nur mal mehr so ein Weilchen rein körperlich nebeneinander existiert wird und schönes, schweigendes Gold, solches Zeugs. Aber sollten Sie mit einem Freund, einem besonderen Freund, nicht wenigstens durch ein paar gemeinsame Interessen verbunden sein? Jedoch A, Sie sind mit ihm nicht verwandt, auch nicht über drei Ecken. B, gemeinsamer Sport, Fehlanzeige, Sie haben es mit der Hüfte, wie Sie sagen. C, in Kneipen gehen Sie nicht, im Gegenteil, Sie leben sehr zurückgezogen. Ihre Worte und so weiter, von D bis Z. Sie angeln nicht mit ihm, kein Briefmarkenalbum, Münzsammlung oder Modelleisenbahn verbandelt sie. Hobbys überhaupt. Meinen Sie, Hobbys wären eine Sache für Goldhamsterhirne? Und darüber hinaus wissen Sie nicht einmal genau, ob und was und wo er arbeitet. Aber lieber Herr Jansen, Sie geben eine Vermisstenanzeige auf. Mal die ganz einfache Frage, die pure weibliche Neugier, wenn Sie so wollen. Wobei, zum Teufel, wobei vermissen Sie ihn? Wie haben Sie überhaupt festgestellt, dass Sie ihn vermissen? Schulz. Jetzt nicht. Kotrot, Schulz. Bitte. In Ordnung. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Herr Jansen. Vielleicht gibt Ihnen das Päuschen ja genau die Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, ob Sie Herrn Sennheiser überhaupt kennen. Nehmen Sie sich ruhig noch einen Kaffee. Sie werden gleich wach sein müssen. Sehr wach. Ich hatte ihn an den Eiern. Schwier, Sie kommen mir jetzt mit Kotrot, weil auf Eugen ist geschossen worden. Ist was? Nichts Lebensbedrohliches. Oberhalb des Knies, glatter Durchschuss. Wie weit oberhalb des Knies? Na ja, auch nichts Männerbedrohliches, wenn Sie das meinen. Die Spurensicherung hat ihn gefunden und erst versorgt. Arzt ist im Anflug. Herr Jansen, Sie warten hier, bis ich zurück bin. Schneider, Eugen Schneider, wo ist er? Hier, DZ. Hier bin ich, hier drüben. Eugen, du liebe Güte, Eugen. Wie geht's Ihnen? Naja. Hallo? Herr Joscha, ein Kollege ist verletzt. Geht's noch? Das ist ja wohl kaum an... Was soll denn das? Ja, ja. Entschuldigen Sie nur... Diese Lederjacke. Lacht ihr nur. Chicago Bulls. Bulls. Gleich doppelt so breit. Da kann unser Eugen-Bullchen ja noch ordentlich zuwachsen, um ein richtig, richtiger Bulle zu werden wie... Haha, vielen Dank. Das ist wohl das legendäre weibliche Einfühlungsvermögen, wie... Na und? Ich hab mich getestet, mal ein anderes Outfit ausprobiert und ja, ich hab mich vergriffen. Passiert euch ständig. Ja, tut weh, nicht wahr? Tut sehr weh. Es war eigentlich nur ein Streifschuss. Ich meinte jetzt mehr die falsche Garderobe, ihr Overdressing. Jedenfalls schoss man nicht auf unseren Eugen, sondern auf einen Eugen im Sennheiser-Leder. Eine Verwechslung. Wenn es sie vor dem Spiegel erwischt hat, was ich mal annehme, dann dürfte der Schütze von etwa dort geschossen haben, vom Dach aus. Oder aus der Dachluke, da schräg gegenüber. Ja, ich habe die Spurensicherung schon hingejagt, aber wenn es eine dieser harten Geldeintreibertruppen war, dann dürfte der Typ längst in Richtung Kroatien oder sonst wohin abgetaucht sein. Unser Eugen, Chicago Bull bis zum letzten Atemzug. Aber mal im Ernst... Findet ihr nicht, dass das alles ein bisschen zu happig ist? Ich meine, Nötigung, Erpressung, Rufmord, Gewaltandrohung und gern auch mal wirklich Hand anlegen. Schon klar, russisch Inkasso ist längst ein Fachbegriff. Aber schießen? Ja, richtig. Und das bei so einer Null wie mir. Oh. Also ich meine Herrn Sennheiser. Sieht doch nicht danach aus, als ob der eine große Nummer in der Branche wäre. Zu viel Aufwand für einen hübschen Hintern. Ja, Kosten, ja. Die sie nicht wert sind. Ich meine, Sennheiser nicht wert ist. Jansen. Wer ist Jansen? Ihr netter graumelierter Herr mit der Vermisstenanzeige. Sir Joscha, wir nehmen uns den nochmal vor. Jawohl. Wird's ohne uns gehen, Eugen? Ach, besser als mit. Tschüss, Schneider. Und mal ein Tipp unter Kollegen. Man muss sich wirklich nicht jede Jacke anziehen. Hau ab. We'll be right back. grüß Sie. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Blume. Auswickele. Leica, ich halte einen Handfeger in der Hand. Das sind jetzt die Blume. Trainingshalbe. Die Handgriffe müssen sitzen, sonst vergisst du sie mir im Ernstfall. Auswickele. Okay. Auswickel, auswickel, auswickel. Aha. Weiter. Und bitte. Hallo, Lucy. Ich glaube, mein Vögelchen, wir müssen reden. Was ist denn? Piet, jetzt gib mir mal Obacht. Das ist hier nicht Pearl Harbor, das ist kein Überraschungsangriff. Eine Frau braucht Zeit, sich über die Blume zu freuen. Sie muss sie anschneiden, Vase suchen, dann rieche, sie im Zimmer platzieren. Was sind das überhaupt für welche? Ja, was weiß ich, Blumen eben. Du weißt nicht, was für Blume der Liebste mag? Rosen? Langweilig. Vielleicht auch noch rote Rose, wie? Sowas schenke Fremdgänger und schmierbäuchische Schalterverwalter. Das ist Karel Gott Romantik. Wir wollen hier doch wohl das Niveau halten, mein Pitsche. Sind's eben Nelken? Vorwärts und nicht vergesse, worin deine Chance besteht beim Hungern und beim Essen. Die Solidarität, ja, willst du so von Mai Demolade oder ins Versöhnungsbett? Ach, okay, dann Lilien. Grabpflege. Lilien sind tote Blumen. Wollen wir da mal nicht vorgreifen. Außerdem, Männer sterben gewöhnlich früher als Frauen. Ja, und ich weiß jetzt auch, warum. Pitsche. Das sieht schlimmer aus als befürchtet. Sag ich ja. Du musst die Frau kennen. Du musst wissen, was er sich wünscht, und zwar einen Tick eher, bevor sie selber drauf kommt. Aber wie denn zum Teufel? Komm her, mein Bub. Komm, setz dich. Kleine Blumenkunde. Wir werden jetzt mal ergründen, welche Blume der Frauen, also speziell der Luzi-Psyche, so am bekommen. Okay. Hallo, Lucy. Hier hast du deine Pissnelken. Mach dir eine Gesichtsmaske draus oder schnippne sie dir ins Fußbad. Du kannst mich mal. Pitt! Bab! Sofort zurück ins Knie! Bab! Pitt! Schulz! Bab! Schulz! Pitt! Pitt! Nur Stürme und Hüte sind jetzt so. Nicht. Ihnen kommen ja schon kleine Wölkche aus den Ohren und Flamme aus den Nase. Dann muss man schon nüstern sagen. Jansen! Wo ist Jansen? Wo ist Jansen? Mein Gott, vielleicht mal auf dem Klo. Ist er nicht? Hier, ha, Zettel gibt's das. Der haut ab und legt mir einen Zettel hin. Oh, Freundchen. Was, Gerechtigkeit heiligt ihre Wege und Mittel? Herzlich, ihr Jansen. Naja, nicht unfrech. Aber, Chefin, überdrehen Sie nicht ein bisschen. Der Mann war nicht verhaftet. Und nur weil er sich mit Sennheiser nicht auskennt. Ich meine, ist doch trotzdem nett, wenn er eine Vermisstenanzeige aufgibt. Ein aufmerksamer, hellwacher Bürger. Wollten wir die nicht immer schon? Der aufmerksame, hellwache Bürger hat uns benutzt, Sie Begriffsstutze, verpennte Kollegin. Benutzt! Er hat seine Geldeintreibergruppe auf Sennheiser angesetzt. Und als der nicht aufzufinden war, hat er eine Vermisstenanzeige aufgegeben und uns die Bullen nach ihm suchen lassen? Wir treiben ihn für ihn auf und er kann ihn fröhlich weiter verkloppen und auswringen? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Was für eine kleine, graumelierte Ratte. Nein, ist er gar nicht. Jedenfalls nicht ganz. Hä? Und wer sind Sie? Na, Sevi. Ach so, und ich bin Schulzi mit TZ. Wie wär's, wenn Sie sich mir ganz konventionell vorstellen würden? So einfach. Vorname, Zuname. Entschuldigung. Silvia Jansen. Ich bin Herr Jansens Tochter. Und wie kommen Sie hier herein? TZ, alle Türen sind sperrangelweit offen. Man sieht noch deine Umrisse im Holz. Ich wollte... Also, ich dachte, der Typ mit dem Bein hat gesagt, ich soll sofort hierher kommen. Bevor noch mehr Blödsinn passiert, hat er gesagt. Welcher Typ mit dem Bein? Wir haben hier nur solche. Na, der wo mit der schlimmen Wunde. Der Attraktive. Da, gehört, Herr Joscha. Gehört? Sollte ich sagen. Sollten Sie sagen? Attraktiv sollten Sie sagen. Oh, Mann, Silvi. Schneider, geht's wieder? Ich hatte mich schon auf Klinik- und Rotkäppchenkorb eingestellt. Na gut, willkommen im Dienst. Was ist nun mit der jungen Dame? Und wieso schicken Sie Frau Jansen so unangekündigt vor? Weil ich erstens mit den Krücken nicht so schnell kann und zweitens, ich habe ja versucht, sie anzurufen, aber sie brüllten immer nur jetzt nicht. Und die Krückenschneider, die Krücken machen Sie nun wirklich mal attraktiv. Hoppa. Jede Frau mit pathologischem Helfersyndrom wird so faust. Wir ermitteln hier, Herrschaften. Die Frage ist, soll ich Jansen eine Großfahndung ins Kreuz jagen? Muss ich das, Schneider? Nein, bitte nicht. Vati hat es doch nicht so gemeint. Na, wie hat's denn der Vati so gemeint? Der hat es nur gut gemeint. Der kann gar nicht anders. Das ist so ein lieber Mensch. Das müssen Sie mir glauben. Also, wenn ich mal kurz helfen darf, Frau Jansen. Ja. Also, es sieht so aus. Herr Sennheiser hat Frau Jansen vor kurzem recht schnöde verlassen. Hat er gar nicht. Hat er überhaupt nicht. Er liebt mich. Martin liebt mich. Und er kommt zu mir zurück. Er braucht nur etwas Zeit, hat er gesagt. Nur etwas Zeit, um alles zu regeln. Das ist doch nicht strafbar, oder? Nein, Sylvie, das ist nicht strafbar. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie einen Moment draußen warten? Wir brauchen, wie soll ich sagen, wir brauchen hier auch etwas Zeit. Aber er liebt mich. Ich will, dass das in die Akten kommt. Er liebt mich. Jawohl, schon notiert, liebt mich. Bis gleich, Frau Jansen, bis gleich. Und unser Kind trägt seinen Namen. Kind, Namen. Jawohl, meißeln wir hier immer in Carrera-Marmor. Bis gleich. Auf dem Tisch liegt noch eine L oder eine Vogue, glaube ich. Bedienen Sie sich ruhig. Keine Gala. Darf ich raten? Es geht hier nicht um Geld. Vati rächt seine kleine Prinzessin. Der Spruch an der Wand hieß, eine Abmachung ist teurer als Geld. War die Abmachung eine Verlobung? Ein Heiratsversprechen, Eugen? War es. In knapp 3 Wochen sollte geheiratet werden. Aber um Geld ging's wohl auch. Sennheiser scheint schon vorab die Aussteuer verjubelt zu haben. Vati hatte also alle Gründe, böse zu sein. Der Mann, das Schwein. So kenne ich das. Arme, kleine Silvi-Maus. Und Kollegin, wollen Sie noch ein bisschen gemeinsam mit ihr wehklagen oder kann ich Sie jetzt nach Hause schicken? Nein! Vielleicht fangen wir mit der Maus den Kater. Hol's rein. Wollen Sie Silvi an seinem Unterhemd schnüffeln lassen und dann auf Spur schicken? So ähnlich, Kollegin, so ähnlich. Jogger, Hunde, Enten, die niedere Spezies der Menschen am Grill. Immerhin auch ein Umschlagplatz für Drogen. Gilt ihr, Martin, Silvia? Nein. Das heißt, ich weiß es nicht. Hier haben wir uns das erste Mal geküsst. Eugen, so tun Sie doch was. Sie sind ein Mann. Ach, plötzlich. Hören Sie, meine Schulter ist schon pitschnass geheult. Meine auch. Und meine erst. So kommen wir nicht weiter. Silvia, Silvi, bitte beruhigen Sie sich. Ihr, mein letztes Tempo. Wir steigen jetzt in den Wagen und denken mal ganz in Ruhe nach. Worüber denn? Da gibt's nichts nachzudenken. Doch, Silvia, da gibt es doch was nachzudenken. Sehen Sie, Wir waren jetzt an der Bushaltestelle, wo Sie sich kennengelernt und haben. Und in drei Diskotheken. Date 1, Date 2, Date 3, wo Martin so überirdisch mit ihm tanzte. Und in all den schönen Restaurants, Candlelight 1, Candlelight 2, Candlelight 3. Und selbst am Ort ihrer Verlobung. Oh, Eugen! Was Hauptkommissar Schulz sagen will, es ist zwar sehr beeindruckend, nunmehr das Stationendrama ihrer Liebe zu Martin zu kennen. Und wir leiden ja auch wirklich mit ihnen, aber wir brauchen härtere Fakten. Kollegen, Kumpels, die Orte seiner sogenannten Geschäfte. Ihr Martin könnte nämlich sehr, sehr gefährdet sein. Halten Sie an! Silvi, ich verstehe Sie ja, aber Sie können jetzt nicht einfach aussteigen. Martin Sennheiser mag ja... Anhalten! Eugen, halten Sie an. Hoi, hoi, hoi, Mädel, was kann denn das arme Auto dafür? Es ist sein Auto. Das kann ich dafür. Diese Sau. Überall, wo mir die Fotos gezeigt haben, da kennen die Weiber ihn. Und alle sind stinksauer. Komm mal her. Ich auch. Oh, Schluss jetzt. Lassen Sie mich los. Nee, das werde ich nicht, Spätze. Ich komme aus einer Familie von Pitbull. Na, gibst du auf jetzt. Das kostet dich einen Arm und mindestens drei Beine. So, komm mal her. Nu, wird schon wieder. Wird alles. Joi, der ist ja demoliert. Aber was hat Sennheisers Auto in dieser Gegend zu suchen? Eine Boutique, zwei Schulen, einen Kaffee, hier ist doch nichts. Eigentlich? Ja, das Café. Also eigentlich war das mal so ein kleines Restaurant, ganz neu. Und Blinis zum Niederknien. Brummte auch, wie blöde. Was ist daran sonderbar? Meinen Sie, Sennheiser dealt mit Blinis und Bosch, intravenös oder wie? Erstens. Diese Neueröffnungen gehen ja meist schnell wieder ein. Die aber lief bestens. Warum ist es jetzt was anderes? Und warum heißt es plötzlich Frauensache? Klingt irgendwie wie ein elender Stadtteilladen. Also nichts gegen Sozialhelferische. Aber wenn man Geschäfte machen kann? Ja, russisch war's. Und Frauen sind's jetzt. Vielleicht doch nicht so weit weg von unserem Martin. Sehen wir uns das mal an, Sajoscha? Ja. Sie kümmern sich um Frau Jansen. Nee. Wir sind gleich zurück. Immer schön Händchen halten und Piano in der Stimme. Ich hasse Sie. Nein, doch nicht Sie, Silvi. Sie doch nicht. Na, kommen Sie her, kommen Sie. Hört alles gut. Ein durchgekreuzter Mann. Das gibt's doch nicht. Wie bei einem Verbotsschild für Hunde. Das ist diskriminierend, ist das. Eine Einlassklingel, ein Guckloch in der Tür. Sieht überhaupt sehr rotlichtig aus, aber Frauensache. Ein Name für einen Puff. Na, mal sehen. Der Kerl kommt hier nicht rein. Nein, entschuldigen Sie mal, ich bin auch ein Mensch und sogar behindert. Ja, das seid ihr alle. Der Kerl kommt hier nicht rein. Ist schon gut, der hat mich nur gefahren. Los, schick ihn weg. Hau ab. Nimm dein verschissenes Männertaxi und verpiss dich. Schulz, ich... Hau ab! Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. So, die Luft ist rein. Kann ich jetzt? Dein Ton gefällt mir. Einfach köstlich. Du musst Seepferdchen 04 sein. Ich bin Jutta. Seepferdchen? Hast du das Geld mit? Ja, aber klar doch. Seepferdchen. Du nicht sicher? Doch. Ich war schon immer Seepferdchen irgendwie. Warum? Affären, lass doch. Du hättest gerade hören müssen, wie sie den Taxifahrer eben... Warum? Hier hat jede Passwort. Warum bist du Seepferdchen? Wie hast du auf Website gesagt? Weil ich... Also im Moment... Geh. Ach so, hört man. Geh weg. Geschlossene Gesellschaft. Komm wieder, wenn du weißt. Und? Tja. Auch rausgeflogen. Haben Sie sich nicht ausgewiesen und die Bande einfach hopp genommen? Mit einer Marke erfahre ich nie was. Die sind gut organisiert. Und so schnell kriegen wir keine Verstärkung für eine Razzia. Plan B. Wir warten ein paar Minuten und dann gehen Sie rein, Sajoscha. Seien Sie männerfeindlich, wie eine Amazone mit Gastritis. Muss man ihr nicht erst sagen. Und sagen Sie zu allem Ja und Amen. Sie sind angemeldet, Sie wissen, worum es geht und Sie haben Geld dabei. Die machen Vorkasse. Hier, ich habe noch 200 einstecken. Eugen? Ich? Ich habe nichts, rein gar nichts. Eugen! Ja, na gut, 100 habe ich noch. Hier, das ist ja ein Wochengeld. Gut, bleibt noch ein Problem. Ja? Was zum Geier könnte an Seepferdchen so besonders sein? An Seepferdchen? Gehe ich da jetzt in ein Aquarium oder was? Was soll an Seepferdchen schon dran sein? Vielleicht sterben die aus. Vielleicht ist der Laden so eine Art weiblicher Naturschutz. Empathie mit allem, was so keucht und fleucht. Frauensache. Wir schützen alles, was Augen und eine Mutter hat. Sowas. Seepferdchen, Sie Idiot. Ich weiß das. Das weiß doch jeder. Ja? Ja, bitte. Seepferdchen. Okay. Entschuldigung, wir achten auf Kundschaft und Seepferd war heute schon. Und deshalb, ich muss fragen. Ach so, schon klar. Seepferdchen sind die treuesten Tiere der Welt. Sie gehen lieber in den Tod, als dass sie sich trennen. Deshalb sterben immer zwei, wenn eins ins Netz geht. Das andere folgt ihm. Nur mein Kerl, das Arschloch. Der hat so überhaupt nichts von einem Seepferdchen. Komm, Vera, ich finde, das stimmt. Ein bisschen anders formuliert, aber im Prinzip stimmt's. Na gut, komm rein. Ich habe auch die 200 dabei. Hier. Und ich leg sogar noch 100 drauf. Ja? Wochenration. Du willst eine halbe Stunde verlängern? Das muss ja richtig schlimm mit deinem Alten sein. Ja, du sagst es, ist die Hölle. Wenn du bescheißt uns, wir finden dich. Bescheißen? Schwester, da würde ich mir ja ins eigene Fleisch schneiden. Gut. Na dann mal los, Süße. Ich bin die Jutta. Ich führe dich jetzt zu ihm. Und er ist genauso präpariert, wie du es bestellt hast. Er wartet schon. Komm hier lang. Ach, das wird dir gut tun. Wirst sehen. Richtig befreit und erlöst wirst du dich danach fühlen. Ging bisher jeder so. Wirst sehen. Da, da, da, da. Oh. So schnell vorbei sein. Da ist er. Na? Habe ich zu viel versprochen? Ja, nein, also doch, alles, alles wie bestellt. Toll. Gut, ihr zwei Süßen. Ich komme dann mal nach einer Stunde, pardon, nach anderthalb Stunden wieder. Klopfen und hol dich ab. Viel Vergnügen. Guten Abend. Guten Abend? Sehr witzig. Also hat ja auch noch keiner angefangen. Wird's jetzt besonders, Domina? Nee. Was platzt denn so? Irgendwas nicht in Ordnung? Plüschpinke Handschellen, Bananenröckchen, Pimmelkränzchen im Haar. Hast du doch bestellt. Dein Menü. Was ist denn los? Nicht krank genug für dein krankes Hirn? Das ist ein Missverständnis. Weißt du was? Hör mal her. Wenn du mich anfasst und ich kriege eine Latte und reagiere da unten, dann bist das nicht du, Herzchen, ja? Nix okay. Leidenschaft, kein Interesse, nicht mehr dein mechanischer Reiz. Das sind nur ganz allein die blauen Pillen, mit denen mich die Monster hier drinnen stopfen, alles klar? Ja, ja, ja. Na super. Immer noch romantisch? Immer noch? Na dann komm, ran an den Mann. Großer Gott, ich will sie doch nicht anfassen. Nicht? Nicht anfassen? Ah, die Sorte. Mal so richtig Dampf ablassen, ne? Stellvertretend für deinen Alten. Na los, gib's mir. Kotz dich aus. Gib's den Kerlen im Allgemeinen. Und deinem Liebsten im Besonderen. Sag mir alles, was du ihm schon immer sagen wolltest. Komm. Macht er Schwierigkeiten? Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, alles ganz wunderbar. Wenn er macht Schwierigkeiten, du einfach drücken auf kleine Glitzerknopf an Lampe. Er kriegt Stromschlag minimal. Stromschläckchen und Schwierigkeiten vorbei. Okay. Wenn doch nicht, nur rufen und Vera kommt. Verstanden? Danke, alles bestens. Schönen Dank nochmal. Sind Sie Martin Sennheiser? Wieso? Was wird denn das jetzt? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich meine, in meinem Leben vor dem hier? Moment. Schulz, ich habe Sennheiser gefunden. Du wirst es nicht glauben, wie ich ihn gefunden habe. Musste gesehen haben. Aber zuerst geht in die Bude, notfalls mit Gewalt, schnappt euch die beiden Weiber. Ja. Schnappt sie euch, ja, verstanden? Genau. Okay, bis gleich. Ich freue mich. Oh Mann, Gott sei Dank. Endlich, Sie sind ein Bulle, ne? Hören Sie, die haben mich hier wie Nutzvieh gehalten. Wie Nutzvieh. Sie glauben gar nicht, was ich mir alles anhören musste. Was ich machen musste für diese ganzen frustrierten, verschissenen, hässlichen alten Schnepfen. Tag ein, Tag aus, rollende Schicht. Noch nie bin ich so gedemütigt worden. Noch nie bin ja, ich... Ja, ist gut. Sparen Sie sich das für den Untersuchungsrichter auf. Gedemütigt? Ich bin zur Prostitution gezwungen, Mann. Wollen Sie mir nicht wenigstens mal die Handschellen abnehmen? Mich gefälligst mal losmachen, ne? Ja, ein Minütchen noch. Was? Das Bild ist einfach zu selten. Irgendwie erfrischend für die Sinne. Für meine Gerechtigkeitssinne, meine ich. Da drüben ist er. Hat nicht anderes verdient. Ist durch und durch Schwein. Anwalt, ich bestehe drauf. Ich will einen Anwalt sprechen. Liebe Güte, was zum Teufel ist das hier? Na, wonach sieht's denn aus, Chefin? Ja, kommen Sie mal rein. Ich wurde vergewaltigt, zur Prostitution gezwungen, oh. Wie Vieh gehalten. Oi, oi, wir haben gut gefüttert dich. Schön gewaschen, mehr als mal normal. Wo bist du? Martin, du Schwein. Du bist eine solche Drecksau. Das geschieht dir ganz recht, ganz recht. Ja, und er war es. Was? Er wollte uns ausrauben. Das ist doch Quatsch. Hören Sie, Frau Wachtmeister, mit einer Waffe, ja? Ich zeige Ihnen hiermit an. Raubüberfall, bewaffnet. Glauben Sie ihr nicht, glauben Sie. Halt Maul, du Arschloch! Los, nehmen Sie ihn fest. Ihr habt mich gefoltert, ihr Schlampen, gefoltert. Oh, ja, ja. Was? Geschäftsidee gegen Geschäftsidee. Ausgequetscht wie eine Zitrone wurde ich. Verletzt im Intimsten. Schauen Sie sich das an. Ich zeige euch an. Euch. So wird ein Schuh draus. Vielleicht kann ich keine Kinder mehr zeugen. Du Miststück. Du wagst es auch noch, unsere Kinder in den Mund zu nehmen. Du. Ich reiß dir deinen Zinsemann ab. Du. Na, geht doch. Eugen, für den Bericht, das war ein Warnschuss in die Decke. Notwehr. Okay. Morgen nehmen wir uns Jansens Inkassotruppe vor, aber jetzt... Jetzt führen Sie die Herrschaften einfach ab, alles Kriminalobermeister klar. Schneider. Alles klar. Vielleicht lassen Sie Herrn Sennheiser gleich die schicken Handschellen dran. Gönnen wir dem Haftrichter doch auch mal ein Vergnügen. Vergnügen? Mein Frauenbild ist bis ins letzte Fundament erschüttert, ist das. Vergnügen. Och, Schneiderchen, über Frauenbild. Ja, ja. Wie wär's mal mit einem Zweitbild oder einem gewissen Bilderreichtum? Nichts Frauliches sei dir fremd, Kollege. Ja, ja. Sind noch nicht fertig. Keine Sorge, Tizet. Ich bin bei Ihnen. Ich pack meine Mutter ein und eins, zwei, sie mir weg. Ich bitte darum. Guten Abend. Mutter, mir gehen. Gut, dass du da bist. Ich kann's nicht mehr hören. Keine Verschmelzungsfantasie, nicht mal das Kugel-Kuschel-Menschending mit Ying und Yang und so. Lucy und ich sollen mehr wie zwei Perlen auf einer Kette sein. Jawohl, genau. Frauen sind rund, Männer sind spitz, unvereinbar. Und dann soll ich mich doch wieder vereinen. Genau verstehen und vorhersehen, was ich nicht verstehen kann, weil wir ja so unvereinbar sind. So ist es. Anerkennung und Respekt, den Unterschied. Genau so ist es. Mutter, komm jetzt. Und so geht das hier seit Stunden. Mutter, liebste Mutsch, wenn du mich auch nur ein bisschen leiden kannst, mach ein Ende. Die Frau. Was ist da besonders? Was habe ich zu beachten? Was kann ich falsch machen? Irgendwas Greifbares. Irgendwas Genaues. Was, womit man rechnen und planen kann. Irgendwas. Einfache Frage, einfache Antwort. Bitte, ich bring auch den Müll runter. Nun, Chefin, nun bin ich ja auch mal gespannt, wie Sie die Kuh vom Eis bringen. Einfache Frage, einfache Antwort. Tja, kann ich vielleicht erstmal den Mantel ausziehen, was trinken, aufs Klo, mal ins Bad, den Tag abwaschen, bevor er mir in die Blutbahn sickert? Nein. Tja, also. Die Frau. Ja. Also Frauen. Ja. Also Frauen sind wohl so ziemlich zu allem fähig. Da hörst du. Zu allem fähig. Meiret. Ja. Und das war's? War das alles? Ja. Ich fürchte, ja. Liebe Gräfin, liebe Mutter, liebe Serjoscha, ich kann euch sehr gut leiden und ich höre euch auch gern zu. Manchmal. Aber nie. Niemals. Ja? Bub. Nie. Nie wart ihr so nutzlos wie heute. Ich gehe jetzt zu Lucie. Ich mache das alleine klar. Entweder Ende oder alles auf Anfang. Ich pfeife auf eure Gebrauchsanweisung. Das machst du richtig, mein Junge. Genau richtig. Und nie wieder will ich von euch etwas zum Thema Frau oder Mann und Frau hören, ja? Versprochen. Obwohl... Mutter! Na gut, versprochen. Schönen Tag noch, die Damen. Ich bin dann mal weg. Mist, hätten wir ihm nicht doch irgendwas Ordentliches, Handhabbareres mit auf den Weg geben sollen. Sie meinen irgendwas Planbares, irgendwas Berechenbares, damit der Junge nicht ewig auf Suchbewegung ist? Naja, vielleicht. Schätzeleins, wenn ich planbar und berechenbar hätte sein wollen, wäre ich keine Frau geworden. Leika, liebe Gräfin, das ist nun der gröbste Blödsinn, den ich je gehört habe. Och. Aber klingt gut. Ja, finde ich auch. Selbst wenn er von meiner Mutter kommt. Trinken wir einen drauf? Ist das hier etwa eine Frage? Nein, Gräfin, trinken wir einen drauf. Prost, ihr Frauen, ihr. Prost, du Frau. Meine Damen, trinke mehr auf das Klügste, Empfindsamste, Gutaussehendste, Bestriechendste, was der Schöpfer hervorbringen konnte. Erst im zweiten Anlauf freilich und nach langem Nachdenken und Korrektur am Prototyp. Kurz, ich erhebe mein Glas und ruf: Frau der Welt geht voran. Jawohl. Wir werden Folge. Grüß dich schön, Mutter. Aber führen und folgen, ist da nicht ein kleiner Widerspruch? Und? Wen stört's? Frauensache. Kriminalkomödie von Oliver Bukowski. Übertragung ins hessische Idiom, Melanie Peter. Musik, Martin Eichberg und Tim Frühwirth. Es sprachen Schulz, Franziska Trögner. Serjoscha, Nina Weniger. Leika, Monika Hessenberg. Pitt, David Czesinski. Eugen, Benjamin Kramme. Jutta, Jordis Triebel. Vera, Alina Levschin. Silvi, Lisa Hirdina und Martin Mann, Ronald Zehrfeld. Ton, Gary Eichberg und Eugenie Klesertl. Regieassistenz, Christoph Richter. Regie, Alexander Schumacher. Produktion Deutschland Radio Kultur 2011.